Auflegware. Release Podcast. Hallo Freunde der gepflegten elektronischen Tanzmusik. Ihr hört Auflegware, Release Nummer 18 vom 17. April 2008. Diesmal mit Tosol und der Trip Around Midnight EP. Mitternacht. Ich starre an die Wand und zähle die Unebenheiten auf der Raufasertapete. Was soll ich heute tun? Ich muss raus hier. Ich muss auf die Straße und frag mich nicht nach dem wohin. Willkommen zu Tosols Trip Around Midnight. Dem talentierten Thüringer Soundtüftler war das gängige Musikangebot im Plattenladen zu wenig. Und so kreierte er seinen eigenen Stil, um sich auszudrücken. Dadurch entstand ein Sound irgendwo zwischen Minimal-Dub und House. Hier nun also 5 Tracks aus dem Mitternachtsland als Debüt bei Auflegware in der Zusammenfassung. Starten wir mit Track 1, Rent a Trend. Format 2000. Before I get drugs. Better Bass. Init Score. Nicht vergessen, die EP und alle anderen Veröffentlichungen gibt es unter www.auflegware.de. Tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Auflegbare-Team.